Er blieb hartnäckig bei diesem Gedanken. Diese Deutung gefiel ihm sogar besser als jede andere. Er begann, sie noch forschender zu betrachten. »So betest du denn wohl sehr zu Gott, Sonja?« fragte er. Sonja schwieg. Er stand neben ihr und wartete auf die Antwort. »Was wäre ich denn ohne Gott?« flüsterte sie dann schnell, energisch, nachdem sie ihn flüchtig mit plötzlich aufblitzendem Blick gestreift hatte, und ihre Hand griff nach seiner Hand und drückte sie fest. »Da haben wir's«, dachte er bei sich. »Und was tut Gott dafür für dich?« fragte er, um sie weiter auszuforschen. Sonja schwieg lange, als könnte sie nicht antworten. Ihr zartes Brüstchen hob und senkte sich in heftiger Aufregung. »Schweigen Sie! Fragen Sie nicht! Sie sind es nicht wert!« stieß sie plötzlich hervor und sah ihn streng und zornig an. »Das ist es! Das ist es!« wiederholte er für sich beharrlich. »Alles tut er!« flüsterte sie schnell und schlug wieder die Augen nieder. »Das ist ihr Ausweg. Das ist die Erklärung«, entschied er bei sich und betrachtete sie mit wissbegieriger Spannung. Mit einem neuen, sonderbaren, fast krankhaften Gefühl schaute er in dieses bleiche, magere, unregelmäßige, eckige Gesichtchen, in diese sanften, blauen Augen, die mit einem solchen Feuer, mit einem so strengen, energischen Blick leuchten konnten, auf diesen kleinen Körper, der vor Empörung und Zorn bebte, und dies alles erschien ihm noch sonderbarer, erschien ihm fast unmöglich. »Gottes Närrin! Gottes Närrin!« wiederholte er für sich. Auf der Kommode lag ein Buch. Jedes Mal hatte er es beim Auf- und Abgehen bemerkt. Jetzt nahm er es und sah es sich an. Es war das Neue Testament in russischer Übersetzung. Das Buch, in Leder gebunden, war alt und abgegriffen. »Woher hast du das?« rief er ihr zu. Sie stand immer noch auf derselben Stelle, drei Schritte vom Tisch entfernt. »Man hat es mir gebracht«, antwortete sie mit sichtlicher Überwindung, ohne ihn anzublicken. »Wer hat es dir gebracht?« »Lisaveta hat es gebracht. Ich hatte sie darum gebeten.« »Lisaveta? Wie sonderbar«, dachte er. Alles wurde für ihn bei Sonja mit jeder Minute irgendwie sonderbarer und immer wunderbarer.